Albira, du kleiner Wichser. Na gut, das ist jetzt nicht das Thema. Hier geht es jetzt eher darum, und das ist komplett Freestyle, liebe Leute, die noch in TND sind oder bald in TND sein werden und dann dieses Video sehen. Geht aus dieser Gilde raus. Aber abgesehen davon, Albira bedroht die Leute immer noch, beziehungsweise er droht mit einem Bann. Und zwar, wenn die Leute die Gilde verlassen. Immer wieder mal. Und immer heftiger. Na klar, der normale Menschenverstand sagt jetzt einem eigentlich schon, das ist ja Schwachsinn. Aber durch die Art und Weise, wie Albira das sagt, und natürlich durch sein sektenartiges Verhalten in seiner Gilde, könnte man natürlich den Anschein erwecken, oh, da könnte ja was dran sein. Und Leute glauben das zum Teil auch. Ist natürlich trotzdem Schwachsinn. Wer meinen Worten nicht glaubt, der soll einem Game Master glauben. Deswegen werde ich jetzt einfach einmal als Argumentationsgrundlage einen Text eines Games mit einem Mitspieler vorlesen. Und dann ist das Video auch schon wieder vorbei. Sei gegrüßt, Spieler. Ich bin Game Master. Hast du einen Moment Zeit, damit wir über deine Anfrage sprechen können? Hallo, gerne. Wunderbar. Das ging ja sehr schnell. Man tut, was man kann. Ja, ich kenne das selber. Lach, Smiley. Also, wie soll ich mich nun verhalten? So, dann mal zu deinem Ticket. Ich höre nicht zum ersten Mal vom Gildenleiter der Gilde The New Dimension. Ich habe das jetzt auch mal mitgeschnitten. Mir ist richtig unwohl. Lass dich nicht einschüchtern. Wir bannen nicht einfach so Spieler und erst recht nicht, weil ein Gildenleiter denkt, er kann damit Leute einschüchtern. Verlass die Gilde, wenn du dich dort unwohl fühlst und gut ist. Vielen Dank. Ich werde jetzt nochmal fragen, ob man sich vernünftig unterhalten kann, ansonsten gehe ich da raus. Ich befürchte, das wird sich nicht ändern, solange weitere Mitspieler sich dieser Gilde anschließen. Ihr solltet vielleicht euch mal diesen Menschen zur Brust nehmen, wenn er schon so bekannt ist. Der GM-Meister daraufhin, was er im TS redet, haben wir nicht unter Kontrolle und alles andere muss per Ingame-Funktion gemeldet werden. Eine Hexenjagd können wir deswegen nicht machen, wenn du verstehst, was ich meine. Klar. Gut, dann war's das. Vielen Dank. Na, dann lass dir den Spielspaß nicht durch so etwas verderben und hab auf jeden Fall noch einen entspannten Nachmittag. Ja, was soll man dazu noch sagen? Es ist halt das, was ich immer wieder sage. Game Master können gegen Albira nichts machen, weil er es nur auf Teamspeak macht. Leider nicht in eine Game-Chat-Funktion. Aber er befürchtet halt, dass sich das nicht ändert, solange die Leute der Gilde beitreten. Und hier kommen wir ins Spiel. Wir müssen die Leute aktiv vor dieser Gilde warnen. Danke.